große gelbe Geschenke für die ukrainische Stadt Lviv. Es ist ein Geschenk mit einem komischen Namen. Tatra KT4D. Diese Bahnen hat Berlin in den 70er Jahren benutzt. Bis zum Jahr 2021 ist dieser Typ von Bahnen auch in der Hauptstadt gefahren. Aber was macht man mit alten Bahnen? Geld. Ein paar der Exemplare haben die Berliner Verkehrsbetriebe in andere Länder verkauft. Auch an die Ukraine. Aber dann kam der Krieg. Die russische Armee hat in dieser Zeit auch viel von der öffentlichen Infrastruktur der Ukraine zerstört. Deshalb hat die deutsche Hauptstadt Ersatzteile an Lviv gespendet. Im Dezember 2022 haben sie der Stadt Kiew 4 Busse geschenkt. Im letzten Jahr hat die deutsche Hauptstadt noch einmal im alten Sortiment Züge für eine Spende gewählt. 12 Tatra KT4D-Bahnen waren das für die ukrainischen Kolleginnen und Kollegen in Lviv. Auch wenn sich die Tatra-Bahn seit 2021 nicht mehr durch die Straßen Ostberlins bewegt, in der Ukraine geht es für sie weiter. Und für Thilo Schmidt ging es damals noch einmal für eine Fahrt in den Kultzug. Eine Erfahrung, die schon akustisch ein wenig sentimental werden lässt. Drei Stufen hoch. Mit Kinderwagen schwierig, mit Rollstuhl unmöglich. Die Bahn fährt an. Das Klackern der Relais. Das charakteristische Surren der Elektromotoren. Bald ist dieser Sound Vergangenheit in der Hauptstadt. Thomas Klinder war als Lehrling dabei, 1976, als die ersten Tatra-Straßenbahnen in Berlin ankamen. Während der Fahrschulfahrt haben wir das erste Mal eine Südostallee, der Gleisschleifer, die ist ja heute noch da, gestanden. Und mein Fahrlehrer war ganz aufgeregt. Der war der Erste, der mit diese Tatra-Fahrzeuge fahren durfte. Wir haben dort gestanden und haben erwartet, die ersten drei Fahrzeuge, die kamen. Und die kamen dann auch über die Brücke gerollt und er war ganz aufgeregt und hippelig. Das war meine erste Begegnung. Knapp 600 Bahnen des Typs KT4D, so der offizielle Name des Modells, lieferte der tschechoslowakische Hersteller CKD Tatra nach Berlin. Nun fahren sie ihre letzten Runden, 8 Züge aus je 2 zusammengekuppelten Triebwagen auf der Linie M17 im Osten der Stadt. Tatra hat nachher maßgeblich die Stadt geprägt, denn mit der Errichtung der neuen Stadtbezirke Marzahn-Hellersdorf war der Tatra ein maßgebliches Fahrzeug, um die Beförderungsleistung zu erbringen und die Leute wirklich ins Stadtzentrum und wieder raus zu ihren Wohnstätten zu befördern. Das musste schnell gehen und da war der Tatra wirklich das ideale Fahrzeug dafür. Von den knapp 600 gelieferten Tatras blieb nach der Wende die Hälfte übrig. Die modernisierten, jetzt knallgelben Straßenbahnen wurden nun auch von Zugezogenen aus dem Westen genutzt und prägten den Soundtrack der 90er Jahre. Tatras brachten einen nachts zu halblegalen Hinterhofclubs im Bezirk Mitte oder an Sonntagnachmittagen zum Müggelsee. Und das auch noch schneller, als man denkt. Der hat eine Beschleunigung gehabt, das war für uns schon ein Erlebnis. Also kein Trabi konnte an der Haltestelle einen Tatra überholen, wenn man den richtig beschleunigt hat. Das war schon super. Die Technik war schon sehr vielfältig. Und das war auch so mehr oder weniger der Grund, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr fahren, ich will diese Technik anderen beibringen. Und dann wurde ich dann auch Fahrlehrer 1983. Offiziell waren als Höchstgeschwindigkeit 65 Stundenkilometer notiert. Aber einmal, erzählt Thomas Klinder, beschleunigten sie eine Tatrabahn für einen Test auf 105 Stundenkilometer und kamen nur mit einem Trick ohne Schaden wieder zum Stehen. Mit der Magnetschienenbremse. Der Schaltplan des KT4D hat fast DIN A3-Format. heute kaum vorzustellen, sagt Thomas Klinder, der bald in den Ruhestand geht. Das ist schon ein komisches Gefühl. Denn ja, nostalgisch macht auch die warme Stimme von Jana Luca, die in den 90ern in allen Straßenbahnen zu hören war, dann immer weniger. Andere Bahnen fahren mit einer neuen Stimme durch die Stadt, auch weil Haltestellen neue Namen bekommen haben und das Straßenbahnnetz um einige Stopps ergänzt wurde. Aber ich glaube, die Kollegen fahren lieber die neuen Fahrzeuge. Die sind bequemer, ruhiger, leiser und man muss nicht so hoch und runter steigen wie hier bei dem Tatra. Die Tatras fahren heute durch verschiedene Städte in der Ukraine, halten in Stettin in Polen und auch im schwedischen Norrköping. Wenige Jahre nach der letzten Fahrt durch Berlin war auch Magdeburg an der Reihe. Auch hier hieß es mit ähnlich viel Nostalgie zuletzt: Tschüss, Tatra.